Ein Mensch ist nicht nur ein Mensch. In jedem von uns steckt eine Welt. Das verursacht Reaktionen. Manchmal positiv, manchmal negativ. Wir sagen leichtfertig, dass ein Leben vorbei ist. Aber jeder von uns ist eine Welt. Aber jeder von uns.